Ich habe einen großen Auftrag heute Abend im Einführungsreferat. Ich soll nämlich was zu dem neu gegründeten, das heißt vor 2 Jahren gegründeten Institut Solidarische Moderne sagen, was es macht, wie es sich versteht und welche Projekte, welche Methoden. Dazu werde ich eine Ausführung machen. Und ich werde dann auch eins unserer letzten Projekte benennen, nämlich ein Papier, Grundzüge eines sozial-ökologischen Umbaus. Und das ist eigentlich alles zwei Themen, die völlig raumgreifend wären. Ich versuche es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ein bisschen Zusammenfassung, eher so, verstehen Sie meine Einführung eher als Impuls, weil ich es immer schöner finde, nachher in der Diskussion auf die Fragen einzugehen, die wirklich dann im Raum stehen, und freue ich mich dann eher auf eine Diskussion mit Ihnen. So, ich tue mein Bestes, das alles ein bisschen gestrafft auf den Punkt zu bringen. Lassen Sie mich noch was zur Ausgangslage sagen, weil diese Ausgangslage, die gab es noch nicht in dieser zugespitzten Form, aber dennoch, als wir das Institut vor 2 Jahren gegründet haben, wir haben nicht nur Finanz- und Wirtschaftskrise, diese Erkenntnisse werden Sie mit mir teilen, sondern wir haben eine multiple Krise. Finanzen, Wirtschaft, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Ressourcenkrise. Ich würde so weit gehen zu sagen, wir haben auch eine Bildungskrise. Und was mir sehr viel Kummer macht und mich wirklich umtreibt, ist, dass wir auch eine ganz tiefe Vertrauenskrise haben von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ihrem Staat, gegenüber ihren politischen Institutionen, Parteien und Regierungen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch, wir müssen sehen, dass diese Krise ja eigentlich dazu führen könnte, dass uns allen die Augen aufgeht und zu sehen ist, dass die neoliberale Ideologie gescheitert ist. Aber was wir gerade sehen, ist, dass sie mit allen Mitteln, dass der Neoliberalismus und diese Art von Kapitalismus mit allen Mitteln gerettet wird. Da werden unser Staat in Anspruch genommen, die öffentlichen Kassen geplündert. Und das ist ein Teil der Ausgangslage. Wir haben auf der anderen Seite, aber eben die Risse werden schon trotzdem sichtbar, wenn man sich so manches Zeitungsfeuilleton anguckt. Das steht meistens nicht im Wirtschaftsteil der Zeitung, sondern in den Feuilletons. Dann sieht man, dass auch im konservativen Lager die Irritationen und die Unsicherheit zunimmt. Und eigentlich müsste es jetzt so sein, ich sage immer, der Neoliberalismus, die Ideologie hat Risse. Und eigentlich müsste es so sein, dass jetzt eine große, breite linke Bewegung den Fuß dort in den Riss stellt, in diese Tür stellt und versucht, sie weiter zu öffnen. Und die Frage ist, passiert das? Und ich würde heute noch dieses passiert das verneinen. Wenn ich aber so unterwegs bin und Vorträge halte, mache ich auch die Erfahrung, dass die Menschen eigentlich sehr bewusst wahrnehmen, dass so, wie es im Moment ist, es nicht weitergehen kann. Wenn sie aber auf die Suche nach Antworten gehen, wie kann es denn weitergehen, werden sie nicht fündig. Sie werden nicht fündig bei den Parteien, sie werden nicht fündig in den Gewerkschaften, sie werden nicht fündig bei sozialen Institutionen, bei Kirchen oder anderen Größeninstitutionen. Und dann ist die Frage, wo kommen denn die Antworten her? Und wir haben das, und ich möchte an manchen Stellen dann auch mal unseren Gründungsaufruf zitieren, denn davon sind wir ausgegangen. Der nationale, also es ist ein Teil unseres Gründungsaufrufes, der nationale wie globale Neoliberalismus profitiert von politischer Enttäuschung und sozialer Apathie, von Parteienverdrossenheit und widerspruchslosem Privatismus, wo es um die aktive Mitwirkung an der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse geht. Es gehört zum Alltagsgeschäft neoliberaler Modernität, die politische Rat und Tatenlosigkeit der Bürgerinnen zu beklagen und sie gleichzeitig zu befördern. Neoliberale Politik lebt von gesellschaftlicher Lethargie, politischem Desinteresse, sozialer Demobilisierung, demokratischer Enthaltsamkeit, kurz von der Leblosigkeit der Demokratie. Aus dieser Ausgangslage haben wir unser Institut ISM, Solidarische Moderne, begründet. Wir stellen fest, dass es natürlich ganz viele Teilbewegungen gibt oder Teilinstitutionen auf der progressiven Seite der Gesellschaft gibt, die auch Teilantworten geben. Aber wir müssen heute feststellen, die Linke ist zersplittert. Es gibt kein gemeinsames, hegemoniales Projekt. Und oft ist sie nicht nur zersplittert, sondern auch zerstritten um die besten Lösungen, und zwar echt zerstritten, nicht im Sinne von, wie finden wir gemeinsame Lösungen. Und auf dieser Grundlage haben wir uns im Institut Solidarische Moderne zusammengetan. Es ist also der Versuch, einen hegemonialen Ansatz für ein alternatives Politikkonzept zu finden. Wer ist in unserem Institut oder wer arbeitet zusammen im Institut? Wer hat sich da zusammengetan? Wir sind Menschen aus dem linken Spektrum. Wir sagen also Mosaiklinke. Das heißt, wir verstehen die linke Bewegung als Einzelteile und wir versuchen aus diesen Einzelteilen ein Bild zu formen und einen gemeinsamen politischen Ansatz zu finden. Das sind Menschen aus den drei, sage ich mal, in Anführungszeichen progressiven Parteien. Also es sind Menschen aus der Partei Die Linke, es sind Menschen aus der Sozialdemokratie und es sind Menschen aus der Partei Die Grüne. Es sind kritische Gewerkschafter dabei, es sind kritische Wissenschaftlerinnen dabei, es sind Menschen aus den sozialen Bewegungen, aus der Zivilgesellschaft dabei und es sind Kulturschaffende dabei. Wir gehen davon aus, dass die Institutionen, aus denen die Menschen kommen, nicht per se jetzt linke Institutionen sind. Aber wir haben festgestellt, dass es in all diesen Institutionen doch kluge Menschen gibt, die das Gemeinsame wollen und das Gemeinsame voranbringen wollen. Und was uns auch wichtig ist, wir verstehen uns nicht nur als Teil einer linken Bewegung, sondern es ist uns wichtig, dass wir auch in den drei Parteien verankert sind, weil wir glauben, dass man auch im Endeffekt, wenn man nachher die politische Machtfrage stellt, muss man auch einen parlamentarischen Arm haben. Das heißt mit anderen Worten, was wir gemeinsam dort erarbeiten, muss wieder in die Herkunftsorganisationen, aus denen die Menschen, die bei uns mitmachen, kommen, ob das die Parteien sind oder ob das die Gewerkschaften sind oder eben ihre Bewegung, Institutionen, dann sollen die Ergebnisse wieder dahin zurücktransportiert werden. Das ist sozusagen unsere Idealvorstellung. Was machen wir? Wir haben festgestellt, als wir uns im Institut zusammengefunden haben, dass wir auch vertrauensbildende Maßnahmen machen müssen. Also stellen Sie sich das nicht so einfach vor, dass sich die Menschen aus diesen unterschiedlichen Herkunftsorganisationen jetzt zusammen an den Tisch setzen und gemeinsame Ideen entwickeln. So einfach ist das nicht. Wir haben auch festgestellt, dass die Politiker ihre eigene Sprache haben, dass die Wissenschaftlerinnen eine eigene Sprache haben und eigens kommunizieren, dass das bei den Gewerkschaftlern so ist und bei den Kulturschaffenden auch. Das heißt, wir mussten uns erstmal zusammenfinden, uns öffnen für die Sprache und die Ideen der anderen, um dann sozusagen gemeinsam zu einer gemeinsamen Vorstellung zu kommen, was wir wollen. Das passiert nicht einfach, wenn man sich zusammensetzt, sondern da muss man richtig dran arbeiten. Es ist nicht automatisch, dass eine Sozialdemokrat und eine Linke gemeinsam ein vertrauensbildendes Projekt zustande kriegen. Auch da musste dran gearbeitet werden. Das hat schon auch einen Moment gedauert. Das will ich nur dazu zu dem Thema sagen, weil alle sagen, man hört so wenig von euch. Wir haben uns dann als Methode auf die Fahne geschrieben, das Thema Crossover. Also wir arbeiten in einem Crossover-Prozess. Wenn man mal guckt, Crossover ist ja jetzt aber auch nicht neu. Also diese Arbeitsweise Crossover, die gab es zuerst, übrigens kommt die aus der Musiktheorie. Und dort war das die Überkreuzung und die Durchquerung verschiedener Musikgenres. Crossover gibt es auch in der Medizin, das heißt, die verschiedenen medizinischen Arten arbeiten zusammen. Und dann gab es Crossover auch in den 90er Jahren. Da ging es eher darum, dass sich verschiedene Vertreter von Parteien organisiert zusammengesetzt haben und haben Kongresse, alternative Projekte zusammen gemacht. Aber man hat dann, sagen wir mal, in der Agenda 2010-Zeit ist das alles kaputt gegangen, das muss man so sagen. Es ist versunken, es gab vielleicht noch die eine oder andere Nische, wo das vorkam, aber es wurde einfach nicht mehr weiter verfolgt. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, warum ist das denn so? Warum hat es denn keine Zukunft gehabt? Wir haben zwei Punkte gefunden, wo wir sagen, das hat nicht gestimmt. Erstens, diese Bewegung hat sich nicht institutionalisiert. Sie war zufällig, wechselnd zu verschiedenen Zeiten. Und das Zweite, was wir analysiert haben als schwierig ist, sie haben sich keine eigene neue Arbeitsmethode gegeben. Das heißt, es war genau so, wie es vorher beschrieben hat. Man hat sich zusammengesetzt und hat versucht, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Wir haben aber festgestellt, dass wenn man neue politische Alternativen diskutieren will, man das nicht in einem eingefahrenen, in einer eingefahrenen Kommunikation, so haben wir es schon immer gemacht, machen kann. Was dabei rauskommt, ist nämlich dann der kleinste gemeinsame Nenner. Und den kennen wir zu Genüge aus der Politik. Das heißt, wir haben uns im ersten Jahr unserer gemeinsamen Arbeit erstmal auch mit einer Arbeitsmethode befasst. Wie kann man denn Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen, eine Verständigung in Gang setzen und daraus etwas Neues entstehen lassen, sondern nicht einfach nur was Zusammengewürfeltes, wo jeder mal ein bisschen geben und nehmen muss, sondern in der Tat ein neues Projekt. Und so verstehen wir Crossover, also die Herausarbeitung von Differenzen, auch der jeweiligen Akteure, in ein gemeinsames Konzept, und in dem Idealfall entsteht dann auch ein neues Konzept. So verstehen wir Crossover, und natürlich verstehen wir, und da bestehen wir auch drauf, dass diese gemeinsame Idee zurücktransportiert wird in die Herkunftsgesellschaften. Dabei ist uns auch noch wichtig, dass dass die Konflikte nicht einfach bemäntelt werden oder auf den gemeinsamen Nenner gebracht werden, sondern es gibt auch Themen, und das haben wir auch festgestellt in unserem Bereich, es gibt Themen, die sind dauerhaft konfliktreich, und die können dann auch dauerhaft konfliktreich mal so stehen bleiben, bis man vielleicht an einem anderen Punkt dafür auch eine Lösung findet. Also das ist unser Verständnis von Crossover. Ja, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben drei verschiedene Kommunikationsmethoden entwickelt. Das erste heißt der ISM-Code, weil es uns noch ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir alle, die bei uns mitarbeiten oder die zu uns gehören, in unserem Institut sich zu diesem Projekt bekennen, auch die Möglichkeit der Partizipation haben. Das ist nicht so einfach. Alle von Ihnen, die in Parteien sind, die wissen, die Parteibasis zu beteiligen an den verschiedenen Projekten, das ist gar nicht so einfach. Und deshalb haben wir uns auch da eine Methode überlegt. Das heißt, bei uns kann sich jedes Mitglied selbst ermächtigen, zu einem Thema zu arbeiten. Er muss aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Da gibt es bestimmte Kriterien, unter denen er das machen kann. Und ein Kriterium ist auch, dass er sich im Sinne von Crossover 4, 5, 6 verschiedene Menschen suchen muss, die aus anderen Institutionen kommen und mit denen er gemeinsam sein politisches Anliegen, seine politische Idee oder seine politische Alternative entwickelt. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben eine zweite Methode entwickelt. Ich führe das ein bisschen aus, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für das weitere Bestehen einer gemeinsamen Diskussionskultur innerhalb der Linken. Das zweite Projekt, was wir haben, sind unsere Summer Factories. Wir machen jedes Jahr zu einem bestimmten Thema eine große Veranstaltung, wo alle Mitglieder zu einer Diskussionsrunde eingeladen werden. Wir haben im ersten Jahr das Thema demokratische Bildung aufgerufen. Das ist jetzt auch als Buch erschienen und genau so als Methode dargelegt, wie wir da gearbeitet haben. Das heißt, da kommen Experten zu einem bestimmten Thema zusammen aus den verschiedenen Organisationen. Die werden moderiert und bringen ihre Idee, die aus ihrer Institution mitgebracht wird, in diesen Workshop ein. Und in diesem Workshop muss dann jeder sehen, wie weit er gehen kann, um auf die anderen zuzugehen und damit ein neues Konzept Konzept an manchen Stellen so entwickeln. Das ist alles, was ich Ihnen beschreibe, auch sehr zeitaufwendig. Aber wir haben gemerkt, dass Partizipation und demokratische Partizipation auch wirklich sehr viel Zeit braucht. Aber die Ergebnisse hinterher sind neu und sie können sich wirklich sehen lassen. Wir haben im letzten Jahr zu dem Thema sozial-ökologischer Umbau gearbeitet. In dem gleichen Modus, da haben wir uns eine andere Präsentation überlegt, wir haben dazu kleine Filme gedreht und wir werden im nächsten Jahr das Thema Europa auf die Tagesordnung setzen und zwar nicht in dem Sinne von, wie kann man Europa denken, sondern wir werden natürlich aufrufen, inwieweit man Europa auch alternativ denken kann und nicht im Sinne von der neoliberalen Besetzung, wie im Moment Europa diskutiert wird. Wir haben ein Grundlagenprojekt entwickelt, weil wir sagen, zu einem sozial-ökologischen Umbau ist das Thema Arbeit, solidarische Arbeit und solidarische Arbeitsverhältnisse ein Grundbaustein eines Umbaus. Und das sind die beiden Vertreterinnen und Vertreter, die Ute Kalbitzer und der Frank Elster sind da und ich die können nachher vielleicht zu ihrem Projekt auch noch mal was sagen. So arbeitet ISM. Hört sich erstmal kompliziert an, aber ich finde, wir haben so für die ersten 2 Jahre gar keine schlechte Arbeit geleistet. Wir haben, was man bei uns auch noch finden kann, auf unserer Webseite sind Denkanstöße. Bei uns kann auch jeder Denkanstöße einbringen, die ebenso erarbeitet werden müssen, wie ich es Ihnen gesagt habe, zu den verschiedensten Themen. Und wir würden uns wünschen, wenn wir dann irgendwann mal wieder Einfluss nehmen könnten auf die verschiedenen Organisationen, auf die wir herkommen. Das ist allerdings, und das sage ich ganz ehrlich, im Moment noch auch ein Schwachpunkt. Die Rückkopplung in die eigenen Organisationen fällt ein bisschen schwer. Das liegt auch daran, dass die Organisationen, aus denen wir kommen, ob das Gewerkschaft sind, ob das Parteien sind, für unsere Überlegungen nicht so ganz zugänglich sind. Denn natürlich bekennen wir uns, weil wir glauben, es geht nur in einem rot-rot-grünen Zusammenfinden der drei Parteien. Alles andere ist, glaube ich, illusorisch, wenn man wirklich eine politische Alternative diskutieren will. Und dass unsere Parteien davon nicht so ganz begeistert sind, wobei ich sagen muss, dass am einfachsten in der Kommunikation in der Tat die Partei Die Linke ist. Alle Grüne und SPD sind da sehr, sehr sperrig, sodass wir mit der Rückkopplung in die Organisationen auch noch ein Problem haben. Die Rückkopplung in die Gewerkschaft ist auch sehr schwierig. Das werden Sie jetzt gleich verstehen, wenn ich Ihnen was zu unserem sozial-ökologischen Umbauprojekt sage. Ich bin schon 20 Minuten, ich versuche es wieder, ich will das skizzieren, wobei dieses Papier, sind fast 40 Seiten und es ist so entstanden in der Methode, wie ich es Ihnen erklärt habe. Es gab einen Zusammenschluss von verschiedenen Menschen aus den drei Parteien, aus der Gewerkschaft war leider niemand dabei, aber auch aus Bewegung und Kultur. Und wir haben ein Papier erstellt, was sehr oft wieder in einer bestimmten Methode überarbeitet wurde, bis es so war, dass wir aus den verschiedenen Organisationen und Herkunft dieses Papier alle mittragen konnten. Und deshalb können Sie sich vorstellen, dass wir teilweise schon sehr um manche Inhalte gerungen haben und dass es mir schwerfällt, jetzt diese 40 Seiten auf kurze Leitgedanken zusammenzufassen, weil ich finde, alles, was da drin steht, wirklich sehr wichtig. Ich will es versuchen. Wir wollen mit diesem sozial-ökologischen Umbaupapier vor allem ein Diskurspapier zu einem vielleicht mal hegemonialen Projekt auflegen. Es ist eigentlich, unser Leitgedanke dabei ist, dass es keine Abkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch möglich ist. Das ist unser Leid, ist also keine Abkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Das heißt natürlich, dass eine Überflussgesellschaft wie unsere sich langfristig auf Stagnation des Wachstums oder auch, gehen manche viel weiter und sagen, es muss ein Schrumpfen stattfinden. Und Sie können sich vorstellen, wie absurd diese Idee heute aufgenommen wird, wo wir im Moment in der Krise, in der wir uns befinden, alle nur darüber nachdenken, wie wir wieder Wirtschaftswachstum in Gang kriegen. Und deshalb, das macht die Diskussion dieses Papiers im Moment auch wirklich schwierig. Was uns wichtig ist, dass die Bedingungen für diese Stagnation und die Bedingungen für einen Schrumpfungsprozess müssen langfristig geplant werden, denn Griechenland schrumpft zurzeit auch. Sowas haben wir uns natürlich nicht vorgestellt. Und deshalb, denke ich, muss man sich auch muss man sich sehr gut und darauf vorbereiten und es muss auch gut vermittelt werden. Wir haben in dem Papier sehr viel Zeit darauf verbracht, über den Diskurs Green New Deal versus sozial-ökologischer Transformation. Und wir haben den Green New Deal dabei nicht einfach ausgeklammert und haben gesagt, das ist nicht die Lösung, sondern wir haben den Green New Deal als einen Übergang beschrieben zu einer sozial-ökologischen Transformation. Ich würde gerne noch mal an der einen oder anderen Stelle aus dem Papier zitieren. Einen kleinen Moment bitte. Also zu diesen beiden Gedanken, Green New Deal und sozial-ökologische Transformation. Die zukunftsentscheidende Frage dieser Auseinandersetzung ist, in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang und von wem eine grüne Ökonomie durchgesetzt wird. Nimmt der neoliberale Finanzmarktkapitalismus die grüne Ökonomie als Lebenselixier in sich auf? Würden die Produktions- und Lebensweise zwar ökologischer, doch nicht grundsätzlich anders werden, nicht gerechter, nicht soziale, nicht demokratische, ohne wesentliche Veränderung der gegenwärtigen Eigentums-, Verfügungs-, Verteilungs- und Machtstrukturen, ohne Raum für nachhaltige und demokratisch gestaltete gesellschaftliche Naturverhältnisse. Würden stattdessen mit einer grünen Ökonomie auch die weltgesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zugunsten eines postneoliberalen Richtungswechsels verändert und gelänge es, schon im Rahmen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften eine emanzipatorische Zeitenwende einzuleiten, könnte dem fordistisch-sozialstaatlichen und dem neoliberal regulierten Kapitalismus eine tiefgreifende sozial-ökologische Transformation folgen, mit offenem Ausgang. Welche Rollen dabei den verschiedenen Entwürfen eines Green New Deals zukommen könnten oder zukommen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Und vielleicht ein zweites Zitat. Zum emanzipatorischen Transformationsprojekt der kommenden Jahrzehnte kann ein Green New Deal allerdings nur dann werden, wenn es durch Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse gelingt, einen emanzipatorisch-sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft mit der Erneuerung der Demokratie zu einem alternativen Gesellschaftsprojekt zu verbinden, das sich vor allem anderen in einer umfassenden Solidarität des Nordens und des Südens bewährt. Einem so verstandenen Green New Deal stehen dann all die Kräfte entgegen, für die mit einer grünen Ökonomie zwar die Produktions- und Lebensweise ökologischer, doch nicht grundsätzlich anders werden. Das ist die Auseinandersetzung. Ich würde gerne noch mal drei Dimensionen eines emanzipatorischen sozial-ökologischen Gesellschaftsumbaus benennen. Wir haben gesagt, unter welchen Bedingungen, was sind die Grundvoraussetzungen, an welchen Kriterien muss ich ein solcher Umbau orientieren? Und da haben wir drei politische Dimensionen beschrieben. Die erste Dimension, solidarische Veränderung der Produktion und Lebensweise in ökologisch nachhaltigen, ökonomisch gerechten und demokratisch gestalteten gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Also weg vom profitorientierten Wachstum und hin zu nachhaltiger Entwicklung. Dazu gehört dann eine alternative Klima- und Energiepolitik. Dazu gehört Steigerung der Ressourcenproduktivität. Dazu gehört Steuergerechtigkeit zulasten von Großvermögen und spekulativer Finanztransaktionen. Dazu gehört natürlich Auch und damit, glaube ich, könnte man auch wieder die Gewerkschaften anbinden. Dazu gehört natürlich erst einmal große Investitionen in einen Umbau an sich, also in sagen wir mal, Green Economy und mit auch Schaffung von neuen nachhaltigen und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Also aber nur unter der Bedingung von Wirtschaftsdemokratie. Dazu gehört, sich zu überlegen, eine neue Lebensweise, also zum Beispiel die Frage nach der Grundsicherung oder eines Grundeinkommens. Die Frage danach, die ist nicht geklärt in dem Papier, das ist einer der strittig gestellten Themen. Dazu gehört aber, und da sind wir uns einig, die radikale Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichzeitiger Umverteilung der gesellschaftlichen Arbeit. Die zweite Dimension. Da geht es um die sozialen Rechte, also eine Umverteilung von Machtressourcen, gerechte Verteilung und die umfassende Garantie der sozialen Rechte in einem demokratischen Sozialstaat, der gleichen Teilhabemöglichkeit der Einzelnen wie aller. Das ist die zweite Dimension des emanzipatorischen Umbaus. Also garantierte Teilhabemöglichkeiten, Zugang zur gesellschaftlichen Infrastruktur, kostenfrei oder mit geringen Kosten zu Bildung, Information und Kultur, Gesundheit, Wohnen, Mobilität, freie Zugänge zu öffentlichen Räumen, Umverteilung, wie habe ich schon gesagt, der Erwerbsarbeit, Umverteilung durch die solidarische Erneuerung und Erweiterung der sozialen Versicherungssysteme, eine Umverteilung der Erwerbs- und Sorge zugunsten der Erwerbslosen, Erwerbsarbeit zugunsten der Erwerbslosen und der Geschlechtergerechtigkeit. Also auch eine Diskussion um andere Lebensverhältnisse. Und dazu gehört auch die Stärkung der Öffentlichkeit. Insbesondere nimmt einen großen Raum ein bei uns die Frage um die Gemeingüter oder die Commons. Und die dritte Dimension ist die Erneuerung und Entwicklung und Erweiterung der Demokratie. Dabei ist die emanzipatorische Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch der gesellschaftlichen Naturverhältnisse ein Prozess, der nicht nur die Einrichtungen, sondern auch die Lebensweise der Einzelnen aller betrifft. Ein derart fundamentaler Wandel kann weder verfügt noch bloß verwaltet, sondern muss demokratisch erstritten werden. Wir gehen davon aus, dass ein sozial-ökologische Transformation nie ein Top-Down-Prozess sein kann, nie ein Prozess, der von Parteien und Regierungen angestoßen wird, sondern er wird so große Umwälzungen von uns verlangen, dass er aus der Gesellschaft heraus demokratisch erstritten werden soll. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Denn es wird nicht ohne Zumutung an der einen oder anderen Stelle abgehen. Und deshalb glauben wir, dass es nur mit einer großen demokratisch legitimierten Macht ausgestattet von unten funktionieren kann. So, ich habe versucht, es auf ein bisschen zusammenzuraffen, und ich freue mich jetzt auf eine gute Diskussion.